بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تعالى wir versuchen es noch einmal, okay? Inshallah ta'ala, alas. Wir sind gestern stehen geblieben, also bei den Worten von Sheikh Abdullah Abu Batin rahimahullah ta'ala, wo er sagt: وَقَدْ دَخَلَ كَثِيرٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي شِرْكِ بِاللَّهِ وَتَعَلَّقَ عَلَى مَا سِوَاهُ وَيُسَمُّونَ ذَلِكَ تَوَسُّلًا وَتَشَفُّعًا وَتَغْيِيرُ الْأَسْمَاءِ لَا اعْتِبَارَ بِهِ وَلَا تَزُولُ حَقِيقَةُ الشَّيْءِ ولا حكمه بزوال اسم وانتقاله في عرف الناس باسم اخر. Der Sheikh Rahimahullah Ta'ala sagt hier: Viele Menschen dieser Umma sind in den Schirk billahi geraten. Also, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala falsche Gottheiten beigesellen. Viele, viele, viele Menschen dieser Umma sind in diese Sache geraten. Und dann sagt der Rahimahullah Ta'ala, diesen Schirk, den sie begehen, diesen Schirk, den sie machen, sie nennen es Tawassulan wa Tashaffuan. Wir haben das gestern kurz erwähnt. Diesen Schirk, den sie machen, sie sagen, das ist Wasila ila Allah, also das ist Vermittlung. Wir nehmen jemanden als Vermittlung, das uns Allah subhanahu wa ta'ala näher bringt. Wir beten ihn nicht an, wir beten ihn nicht an, sondern er bringt uns nur Allah näher, weil er steht Allah ziemlich nahe. Dieser Sheikh oder dieser Engel oder dieser Prophet oder diese guten Menschen, die vor uns gelebt haben, die standen oder die stehen Allah subhanahu wa ta'ala sehr nahe. Und wir beten ihn nicht an, sondern wir verlangen nur, dass er für uns bei Allah ein gutes Wort einlegt. Dass er sich für uns bei Allah subhanahu wa ta'ala einsetzt. Das ist diese Wasila, Vermittlung. Oder der Chefuan, dass sie Fürsprache für uns machen. Dass sie Fürsprache für uns machen. Dass sie bei Allah Dua machen. Dass Allah subhanahu wa ta'ala uns die Sünden verzeiht. Dass Allah uns subhanahu wa ta'ala erleichtert den allgemeinen Hisab. Und dass wir und so weiter und so weiter. Oder zum Beispiel, die kommen zum Propheten und sagen: Shafa, ya Rasulallah. Ja, also in der islamischen Welt werden wir das sehr oft finden. Ich selbst habe sehr oft Leute gehört, dass sie sowas sagen. Sie sagen Shafa, ya Rasulallah. Ja? Fürsprache, oh Rasulallah. Sie rufen also den Propheten, ja? Sie rufen den Propheten und verlangen von ihm, alayhi salatu wasalam, dass er sich für sie bei Allah subhanahu wa ta'ala einsetzt, dass er Fürsprache macht. Aber wir wissen, dass das unmöglich ist. Allah subhanahu wa ta'ala, ja? Wem erlaubt er, dass er Fürsprache macht? Wem? Aywa, barakallahu fikum. Man da ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni. Wer ist derjenige, der bei ihm Fürsprache machen kann, außer mit seiner Erlaubnis? Du darfst sagen: Ja Allah, ich bitte dich oder erlaube mir, dass der Prophet für mich Shafa macht, Yawm al-Qiyamah. Weil wer ist in diesem Fall derjenige, den du rufst? Nida, Dua. Wer ist derjenige, den du rufst? Allah. Aber wenn du sagst, ja Rasulallah, machst du für mich Shafa, bittest du Allah, dass er... Wer ist derjenige, den du gerufen hast? Den Propheten. Und wir haben gesagt, als wir den Schirk definiert haben, haben wir was gesagt? Ja? Schirk ist, dass du eine bestimmte Sache verlangst, ja? Von jemandem, der dir das nicht geben kann. Du verlangst eine Sache, die dir nur Allah geben kann. Wenn du das von jemand anderem verlangst, hast du Schirk begangen. Ja? Das haben wir über Schirk gesagt, oder die Bedeutung oder Definition von Schirk. Aywa. Na, es sagt, die Leute nennen das Tawassul an Watush. Diese Wasila, womit darf man, also, was darf man als Vermittlung nehmen bei Allah subhanahu wa ta'ala? Aywa. Seine Namen und Eigenschaften, dass du sagst, oh Allah, ich bitte dich bei deinen Namen und Eigenschaften. Oh Allah, bei deinen Namen und Eigenschaften. Okay, und womit noch? Eigene gute Taten. Mit deinen guten Taten. Ja? Du hast eine gute Tat gemacht, wie zum Beispiel diese drei Leute von von Benu Israel, dass die Dua gemacht haben, als sie in dieser Höhle eingesperrt wurden. Oder nicht? Ihr kennt sie den Hadith. Ja? Als sie in dieser Höhle, womit haben sie Allah subhanahu wa ta'ala gebeten? Ja? Mit ihren guten Taten. Der eine hat diese gute Tat gemacht. Ja? Also er hatte eine Cousine, die er geliebt hat und so weiter und so weiter. Ja? Er hat sich von einer großen Sünde gehalten. Und das ist eine gute Tat, oder nicht? Nicht eine gute Tat, sondern zu den besten guten Taten gehört, dass du dich von den Haramen fernhältst. Es gibt, das sind die besten guten Taten. Warum? Weil der Prophet sagt, مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Was ich euch verboten habe, aufhören. وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ Und das, was ich euch befohlen habe, macht so viel ihr könnt. Deswegen Zina, Allah hat es verboten, tabarak wa ta'ala. Und bei Zina kannst du nicht sagen, Wallah, es ist für mich Fitna, ich kann mich nicht irgendwie aufhören, sofort, Talas, sobald du erfahren hast, dass es haram ist, du als Muslim darfst dieser Sache nicht einmal in die Nähe kommen. Aber was es Pflichten angeht, Befehle, es gibt bestimmte Sachen, die du nicht machen kannst. Zum Beispiel das Gebet. Jeder weiß von uns, dass ein Muslim beten muss. Oder nicht? Aber nicht immer kannst du ihm stehen beten. Manchmal geht es nicht, manchmal bist du krank. Du kannst nicht ihm stehen beten. Allah, dann fettakullah mastata'tum. Dann fürchtet Allah so viel ihr könnt. Du kannst nicht im Stehen beten, halas, dann betest du im Sitzen. Ja? Manchmal kannst du auch nicht im Sitzen beten. Es gibt Muslime, er kann nicht im Sitzen, er kann nicht sitzen. Ja? Er muss sich hinlegen. Halas, dann betest du, ja? Der Prophet sagt, fa'tu minhu mastata'tum. Was ich euch befohlen habe, erfüllt so viel ihr könnt. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Du darfst Allah, also wie gesagt, bei dieser Wasila bitten, womit? Ja? Mit deinen guten Taten. Oder mit Allahs Namen und Eigenschaften. Mit nichts anderem. Nichts anderes darfst du verwenden, dass du sagst, oh Allah, ich bitte dich bei Nabi, bei deinen Propheten. Oder dass du den Propheten nimmst als Wesila. Oder ich bitte dich bei meinem verstorbenen Ustaz, Sheikh, so und so. Oder sonst irgendwas anderes. Darf man, oder bei, du darfst zum Beispiel sagen, ich bitte dich bei meiner Liebe zum Propheten. Weil dass du den Propheten liebst, das ist eine Tat, deine Tat. Und zählt zu den besten Taten. Bei deinen Taten darfst du Allah subhanahu wa ta'ala bitten. Das ist deine Tat. Deine Liebe zum Propheten. Okay? Aber dass du bei Propheten, also dass du ihn als Wesila nimmst, und bei dieser Schifa, ist die Sache auch klar. Die Leute, diese Sache, Schifa oder diese Wesila, Barakallahu fikum, das ist eine Sache, die in der Scharia vorgeschrieben ist und erwähnt wird. Und so etwas gibt es in Scharia. Der Prophet wird Yom al-Qiyamah Schefa machen. Haben wir gestern erwähnt. Eine allgemeine Schefa für alle Menschen, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Gericht beginnt. Und eine bestimmte spezielle Schefa für die Mu'minin oder für die Sünder der Muslime. Muslime, die Sünden gehabt haben, aber ihr Tauhid war aufrecht. Der Prophet wird für die Dua machen und die kommen ins Paradies bismillah. Dann werden gute Menschen Schefa machen können. Andere Propheten, Shuhada, Malaika und so weiter und so weiter. Aber zwei Voraussetzungen sind was? Allahs Zufriedenheit mit dem, der Schefa macht und mit dem, für den Schefa gemacht werden soll. Wenn Allah nicht mit dir zufrieden ist, wird der Prophet mit mir für dich keinen Einsatz machen oder Fürsprache machen. Ja? Oder wenn Allah mit deinem Sheikh, den du im Grab rufst und sagst, ja Sheikh, du weißt, kannst du bei Allah subhanahu wa ta'ala irgendwas gucken und so. Wenn Allah mit deinem Sheikh, von wo weißt du, dass Allah mit deinem Sheikh zufrieden ist? Dieser Sheikh hat sich wahrscheinlich als gut ausgegeben, Allah weiß, was mit ihm ist. Und außerdem, nur dass du ihn rufst und nur dass du von ihm etwas verlangst, was nur Allah dir geben kann, du hast schon Schirk begangen. Al-Muhim, diese Leute, die diesen Schirk begehen, diese Art von Schirk, die gibt es in der islamischen Welt mehr als genug. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er sie entfernt und dass er diesen Schirk entfernt. Und da ist aus der islamischen Welt. Sie nennen das nicht Schirk, sondern sagen, das ist Tawassul und Tashaffu' und aber also der Sheikh Abu Batin rahimahullah sagt, wa taghyiru al-asma'i la i'tibara bihi, dass sie die Namen geändert haben, das zählt überhaupt nicht. Das spielt bei uns keine Rolle. Das ist nur diese Show, können Sie woanders abziehen. Wie wenn jemand kommt und sagt, Bruder, das ist nicht Khamr. Khamr in der arabischen Sprache bedeutet Wein, wie ihr wisst. Jemand kommt und sagt, das ist nicht Khamr. Das ist nicht Khamr. Das ist Wodka. Versteht ihr mich? Er sagt, nein, das ist nicht Wein. Das ist, keine Ahnung, wie ein anderes Getränk, was betrinkt. Es gibt ja diese Jugendgetränke, die sind so Fruchtgetränk, aber mit Alkohol drinnen. Echt? Keine Ahnung. Alkopops. Und er sagt, nein, Bruder, das ist nicht Wein, das ist nicht Haram. Allah sagt im Koran, Al-Khamr ist Haram. Und Al-Khamr, direkt übersetzt, bedeutet Wein. Ja, es gibt auch einen Khamr in Jannah, Wein. Ja, und er sagt, nein, dieses Wein da, das ist, dieses Getränk ist nicht Wein. Und Wein ist Haram. Oder nicht? Barakallahu fikum. Dass er die Namen geändert hat, das spielt überhaupt keine Rolle. Wenn dieses Getränk berauschend ist, ist es Haram. Versteht ihr das? Diese Leute werden das nicht Schirk nennen. Vor ein paar Tagen, ich war in irgendeiner Dawa-Seite, wo sie Vorträge machen und so, und die haben einen Schied aufgedreht. Ja Allah, ja Allah, ja Rasul Allah, ja Allah. So. Ich sage, das ist offensichtlicher Schirk. Im Lafs, in der Aussprache ist das Schirk. Ja Allah, ja Rasul Allah. Also in dem gleichen Satz, auf diese gleiche Art und Weise. Das ist offensichtlicher Schirk. Ja? Nein, Bruder, das ist ein Schirk. Ich sage, nenn es, wie du willst, das ist Schirk. Nenn es die Bundeshymne von Deutschland, ja Allah, ja Rasul. Nenn es, wie du willst, das ist Schirk. Er sagt, du hast keine Ahnung, wovon du redest. Ich sage, okay, kein Problem. Dann frage jemanden, der Ahnung hat. Aber dass du so im gleichen, nun ist es Nasheed oder Poesie oder was weiß ich was. Ja Allah, ja Allah, ja Rasul Allah. Das ist La Hawla wa La Quwwata Illa Billah. Wie kann man so ein großer Jahil sein, um so einen Nasheed sich auszudenken? Subhanallah. Das ist nicht der Schirk, das ist der Schirk. Du hast keine Ahnung, wovon du redest. Was? Was willst du schon machen? Ihn über Internet? Geht nicht. Leider. Allah muss sagen. Dann sagt er, وَلَا تَزُولُ حَقِيقَةُ شَيْءٍ وَلَا حُكْمُهُ بِزَوَالِ إِسْمِ. Und die Hakika, also die Tatsache, die Tatsache einer bestimmten Sache, die ist al-Haqiqa, wie kann man das übersetzen? Essenz. Ich? Essenz. Du sagst das? Ja. Passt hier nicht irgendwie. Haqiqa, Haqiqa tu shay. Also die. Die Wirklichkeit, die Wirklichkeit oder die wirkliche Bedeutung der Sache, die wirkliche Bedeutung der Sache, die Bedeutung der Sache wird man nicht los, indem man nur den Namen verändert. Indem man den Namen verändert. Zum Beispiel, ein Bruder, ein Daher hat mir erzählt, in Albanien gibt es schwarze Leute, Schwarzafrikaner. Früher sind sie vor hunderten von Jahren nach Albanien gekommen und die leben jetzt dort. Die sind Albaner, die reden Albanisch, haben albanische Pässe, Staatsbürgerschaft. Er kennt keine Ahnung, nigerianische Sprache oder senegalische oder was weiß ich, irgendwelche andere Sprache. Er ist Albaner. Ja? Aber dass er Albaner ist, dass er einen albanischen Pass hat, das ändert nichts an der Tatsache, dass er Schwarzafrikaner ist. Oder nicht? Oder einer, du triffst irgendeinen Gangster in Amerika und er sagt, ich bin Amerikaner. Okay, aber das ändert nichts daran, dass du ein Schwarzafrikaner bist. Oder nicht? Oder wir treffen hier jetzt einen Araber und er sagt, ich bin Schweizer, ich sage, Bruder, das ändert nichts daran, dass du ein Muslim bist oder ein Sudani oder was weiß ich. Ja? Genau so, wenn jemand kommt und sagt, nein, das ist nicht Schirk. Das ist, keine Ahnung, Milka Schokolade. Sagen wir, nenn es wie du willst. Du hast den Schirk, du hast den Schirk begangen. Und indem du den Namen geändert hast, hast du seine wirkliche Bedeutung nicht verändern können. Nenne es wie du willst. Die Bedeutung, das ist das, was zählt. Die Bedeutung ist das, was zählt. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Halas. Naam. Wa intiqaluhu fi urfi an-nasi bi ismin ahad. Oder wenn man, wenn das Volk, ja, wenn das Volk den Schirk oder irgendeine andere Sache, sie geben ihnen einen anderen Namen. Sie sollen ihn nennen, wie sie wollen. Wir gucken gar nicht mehr auf die Namen. Ja? Auf Deutsch heißt es Götzendienst. Auf Arabisch heißt es Schirk. In einer anderen Sprache heißt es anders. Ja? Schirk hat verschiedene Namen in verschiedenen Sprachen. Aber die Tatsache oder die echte Bedeutung ist was? Dass man jemand anderen etwas, dass man jemand anderen etwas zuschreibt, was nur Allah subhanahu wa ta'ala gebührt. Was zu seinen spezifischen Eigenschaften gebührt oder gehört der Baraka wa ta'ala. Und dann sagt er, فَتَغَيْرُ الْأَسْمَاءِ لَا يُزِلُّ الْحَقَائِقِ وَكَذَا مَنْ اِرْتَكَبَ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ الشِّرْكِيَةِ فَهُوَ مُشْرِكٌ وَإِنْ سَمَّى ذَلِكَ تَوَسُّلًا وَتَشَفُّعًا. Und wie gesagt, dass man den Namen ändert, man ändert damit nicht die wahre Tatsache, also die Bedeutung, die wahre Bedeutung einer Sache. Und wer etwas begeht von Schirk-Sachen oder Schirk-Taten, er ist ein Muschrik, er kann, und hier ist natürlich der große Schirk gemeint, nicht der kleine Schirk, dass jemand kommt und sagt, ach schau, die Tekfiris, sie sagen, jeder, der irgendwas von Schirk begeht, er ist ein Muschrik. Wir meinen damit, jeder, der irgendwas von dem großen Schirk begeht, er ist immer ein Muschrik. Ja? Aber jemand, der etwas von kleinem Schirk begeht, der ist kein Muschrik, aber er hat eine große Sünde begangen und Allah wird sie nicht verzeihen. Ja? Der kleine und der große Schirk. Was haben sie gemeinsam? Dass Allah keins von beiden verzeihen wird. Okay? Keins von beiden wird Allah verzeihen. Aber woran unterscheiden sich der große und kleine Schirk? Dass der große Schirk dich aus dem Islam rausbringt und wenn du nicht darüber machst, wirst du für die Ewigkeit in Jahannam sein. Aber der kleine Schirk, er bringt dich nicht aus dem Islam raus und Allah subhanahu wa ta'ala wird dich dafür bestrafen, wie er möchte. Ja? Entweder mit Angst für Yawm al-Qiyamah, oder von deinen guten Taten wird etwas weggenommen, oder du wirst lange warten, oder vielleicht wird dich auch Feuer berühren. Aber wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, Allah wird es nicht verzeihen, dass man einen Schirk macht, dass du stirbst und du hast keine Tauba gemacht, dann wird Allah den Schirk nicht verzeihen. Dieser Schirk ist allgemein, ja? Und in diesem Schirk sind alle Arten von Schirk beinhaltet und damit auch der große und der kleine Schirk. Ja? Deswegen, inshallah ta'ala, solltet ihr darüber ein bisschen mehr lesen, inshallah ta'ala, oder Vorträge hören, damit euch diese Sache klar wird. Ja? Barakallahu fikum. Aywa. Wie gesagt, und wenn irgendwer irgendwas von diesen Schirktaten begeht, er ist ein Muschrik. Auch wenn er diesen Schirk der Westen oder der Chef oder Milka Schokolade nennt oder wie auch immer. Ja? Er ist ein Muschrik. وَهُكْمُ شَيْءٍ تَابِعُ لِحَقِقَتِهِ لَا لِإِسْمِ وَلَا لِإِعْتِقَادِ فَاعِلِهِ. Ja? Und Hukm auf etwas, Urteil für eine Sache, hängt womit ab? Hängt mit der wahren Bedeutung der Sache, die er begangen hat, nicht mit dem Namen, den er dieser Sache gegeben hat. Wir nennen das so. Ja, zum Beispiel bei uns gibt es, bei uns unten in meiner, von wo ich komme, ja, es gibt eine Hochzeit, sie heißt islamische Hochzeit, Scharia-Hochzeit, nennen sie sie. Ja. Was ist das für eine Scharia-Hochzeit? Bei dieser Scharia-Hochzeit gibt es kein Alkohol. Alles andere gibt es aber. Gesang, Musik, Tanz, Männer und Frauen vermischt. Ja. Dann kommt irgend so ein Hodja und singt irgendwas in seinem Schwachsinn. Ja? Und dann, das nennen sie islamische Hochzeit. Wir sagen, nennt es, wie ihr wollt. Ja? Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass das, was ihr macht, haram ist. Musik und also Gesang und Tanz und Vermischung von Frauen und Männern. Und dann noch kommt ein Sheikh, was heißt ein Sheikh, ein Jahil, ein Hodja, der das alles zerstört. Ja? Und mit seinem Gesang, ja? Mit dem, was er, diese Maulid, was er liest, ich weiß nicht, wie Maulid in euren Sprachen ist. In jeder Sprache gibt es Maulid und Nabi, dieses Gesang, was sie singen, diese Nashid und Fasaid und was weiß ich. In unserer Sprache liest man, ja, Allah spricht den Propheten an und sagt ihm, deinem Zat, ja, ist mein Zat das Spiegelbild. Ja? Deinem Wesen ist mein Wesen das Spiegelbild. Also Allah spricht seinen Propheten an und sagt, versteht ihr mir, Zat bedeutet Wesen, deinem Wesen. Deinem Aussehen ist mein Aussehen das Spiegelbild. Und das ist offensichtlicher Kufr und Schirk. Die vergleichen Allah. Allah sagt zum Propheten, du siehst so aus wie ich, im Klartext. Ja? In der bosnischen Maulid gibt es so eine Strophe. Ja? Oder die sagen, ja, Gesandter Gottes, und jetzt stehen wir vor dir. Und alle, die anwesend sind, alle müssen aufstehen und stehen dort. Alle stehen. Und jetzt stehen wir vor dir. Ja? Letztens eine berühmte Person, die in der Dawa tätig ist, aber nicht Dawa von Ahl Sunnah, sondern Dawa von Ahl Bidah, ja? Er hat mit einem Bruder diskutiert und wisst ihr, was er sagt? Er sagt, Wallahi, ich zweifle nicht dran, dass jetzt, während wir diese Maulid machen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist jetzt hier unter uns und er sitzt genau da und er hört alles und ist stolz auf uns, was wir da halt alles machen. Na, sie nennen solche Sachen islamische Hochzeit. Sie können es nennen indianische Hochzeit. Sie können es nennen, wie sie wollen. Aber die Tatsache, dass sie hier verbotene Sachen machen, die kann man nicht ändern. Aber dann sagt er, وَمَنْ صَرَفَ لِغَيْرِ اللَّهِ شَيْئًا من انواع العباده فقد عبد ذلك الغير واتخذه الها واشركه مع الله في خالص حقه وان فر من تسميه فعله ذلك تالها وعباده وشركا. Derjenige, der irgendeine Art von Ibada, von Gottesdienst, irgendwem anderen widmet, außer Allah subhanahu wa ta'ala, er hat das irgendwas angebetet, außer Allah, irgendwem oder irgendwas, ja? Wenn er irgendeine Art von Ibadah irgendwem oder irgendwas widmet, dieses irgendwem oder irgendwas hat er damit angebetet. Aywa. Und hat damit Schirk begangen. Ja? Er hat ihm das Recht, was nur Allah subhanahu wa ta'ala gebührt, hat das jemand anderen gegeben und zugeschrieben. Auch wenn er davon, wie sagt man das, wegläuft, ja? Auch wenn er davor wegläuft, dieser Sache, seiner Ibadah, seinem Schirk, er läuft davon weg, ihm Ta'alluh zu geben, ja, oder Ibadah oder Schirk. Er sagt, nein, Bruder, das ist nicht Schirk, das ist nicht Anbetung, das ist nicht Ibadah, was ich jetzt da mache, das ist nicht, ja, du kannst es nennen, wie du willst, du hast Schirk begangen, mein Lieber. Jemand kommt und macht Tawaf um den Kabul seines Scheiks. Er macht Tawaf. Ja. Er sagt, nein, das ist nicht Tawaf, das ist eine gute Sache, das ist nicht Schirk. Sondern das ist eine gute Sache, das ist dies, das ist das. Nenn es, wie du willst. Nenn es, keine Ahnung wie. Ja? Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass du Schirk machst. La hawla wa la quwwata illa billah. Aywa. Dann sagt er, min al-ma'lum anna shirk innama hurrima liqubhihi fi nafsi. Und es ist allgemein bekannt, dass der Schirk verboten ist, ja? Weil er selbst ist hässlich, ist eine hässliche Sache. Ja? Wieso ist Schirk hässlich? Wieso ist Schirk schlecht? Ja? Das erwähnt er hier. Und subhanallah, Allahu Akbar, Wallahi hat den Nagel auf den Kopf getroffen, wie man sagt. وَكَوْنُهُ مُتَدَمِّنًا مَسَبَّتَ رَبْ وَتَنَقَصُهُ وَتَشْبِهُ بِمَخْلُقِينَ. Wieso ist Schirk eine hässliche Sache? Allah hat Schirk verboten, weil es hässlich ist. Halas? Wieso ist Schirk hässlich? An erster Stelle, weil Schirk enthält in sich Beleidigung Gottes, der Barik wa ta'ala. Du beleidigst Allah aufs Tiefste, der Barik wa ta'ala. Ja? Wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, was ist der größte Dhulm? Ja? Dass du jemand anderen anbetest, erschaffen. Du machst jemand anderen Dua, du bittest ihn, dass er dir was Gutes gibt, dass er das Schlechte von dir entfernt und so weiter und so weiter. Egal welche Art, wenn du das jemand anderen widmest, du beleidigst Allah subhanahu wa ta'ala aufs Tiefste. Deswegen ist Schirk so hässlich. Du hast Schirk von Scherika, Partnerschaft. Ja? Du hast Allah einen Partner beigesetzt. Halas? Nein. Oder du hast ihn mit den Menschen verglichen. Hast du Allah mit den Menschen gleichgestellt? Ja, wenn du deinen Scheich rufst. Oder du rufst einen Djinn. Viele Menschen rufen Djinn. Viele Menschen, sogenannte Muslime, aber sie müssen gehen, sie rufen Djinn. Subhanallah. Letztens schaue ich, wir haben ein Video von Kadirov angeschaut. Kadirov, der Präsident von Tschetschenien. Ja? Und irgendeiner von den Anwesenden sagt, Alhamdulillah, wir danken Allah, dass er uns das gegeben hat. Ja? Also Allah hat uns das gegeben. Und dieser Kadirov sagt, ja, und unsere Ustase. War das so? Ja? Wie war das genau? Der sagt, diese Erlaubnis, dass sie in Kaaba reingehen, hat dieser Onkel von Kadirov gesagt, ja. Allah hat uns geholfen, dass wir in die Kaaba ja. reingehen. Und er sagt, Auliya haben uns geholfen, dass wir... Ich habe es fast vergessen, Subhanallah. Er sagt, Allah hat uns geholfen und er sagt, nein, Ustase haben uns geholfen. Ja. Er stellt Allah gleich mit den Ustasen. Ob er das will oder nicht. Er wird sagen, nein, die sind nicht gleich. Allah hat alles erschaffen. Und die Ustase haben nicht alles erschaffen. Ja, und die sind nicht gleich. Ja, aber in einer Angelegenheit hast du sie gleichgestellt. Allah ist der Einzige, der dir ja, eine Manfa, wie sagt man das? Etwas Gutes bringt und gibt und sonst niemand anderer. Oder nicht? Wenn ich dir etwas Gutes antue, ich bringe dir irgendeinen Nützen. Ja? Ich nütze dir irgendwas. Du wirst doch nicht sagen, er hat mir genützt. Also in diesem Muschrik-Sinne. Ja? Sondern du wirst sagen, er hat mir mit Biiznillah geholfen. Er hat mir Biiznillah geholfen. Er hat mir mit Allah subhanahu wa ta'ala Erlaubnis geholfen. Er hat mir mit Allah subhanahu wa ta'ala Willen geholfen. Aber nicht, dass du sagst, er. Wie manche so Leute sagen, Wallahi, gäbe es diesen Arzt nicht, ich wäre gestorben. Wo ist Allah? Diese Aussage, wenn ein Muslim das sagt, gäbe es diesen Arzt nicht, ja, wäre ich gestorben. Wenn ein Muslim, wissen wir, dass er nur Schirk in der Aussage gemacht hat. Er hat schon eine Schirk-Sache ausgesprochen, aber wir wissen, dass er das nicht so meint. Ja. Er hat gemeint im menschlichen Sinne. Ja. Aber solche Sachen dürfen uns nicht passieren. Weil jemand, der diese Sache versteht, das zählt auch zu Schirk. Ja. Das zählt auch zu Aussagen des Schirks. Ja. Deswegen, Mohammed ibn Abdul Wahhab erwähnt diese Sachen, zum Beispiel, dass er sagt, marschierte ein, was du wolltest oder was er wollte. Nein, man sagt, man scha Allah wa shi, was Allah wollte und du wolltest es danach. Ja. Thumma shi'ta anta. Verstehst du mich, barakallahu fikum? Oder dass du sagst, dieser Arzt hat mir mit Allah subhanahu wa ta'ala Hilfe geholfen. Oder dass du sagst, wallahi, dieser Arzt, ja, gebe es ihm nicht nach Allah, ja, oder hätte Allah diesen Arzt nicht geschickt? Ja? Solche Aussagen. Aber dass du sagst, gäbe es diesen Arzt nicht? Manche Leute denken das wirklich so, wie sie es aussprechen. Manche sogenannte Muslime, die denken wirklich so, wie sie es aussprechen. Sie sagen, gäbe es diesen Arzt nicht, wäre ich gestorben. Dann sagst du, ja Habibi, wo ist Allah? Was redest du da? Ja? Und dann, du merkst sofort, weißt du, wie spät es ist bei ihm. نعم ولا تزول هذه المفاسد بتغيير اسمه كتسميته توسلا وتشفوا وتعذيبا للصالحين وتوخيرا لهم نحو ذلك فالمشرك مشرك شاء ام ابى und er sagt und diese mit dieser Mefsada, diese böse, diese Untat, die sie begangen haben, die wird man nicht los, indem man dir so sagt, das ist nicht Schirk, das ist der Wessel, oder das ist der Schöpfer, oder das ist Respekt gegenüber den Toten. Ja? Wir respektieren sie, deswegen besuchen wir ihre Gräber, ja, und machen auf ihren Gräbern das, was wir machen, und bauen große Bauten, Versteht ihr mich, Barakallahu fiik? Und Generationen, die dann später kommen, sie sagen, unsere Väter haben diese Gräber angebetet. Und dann beginnen sie, die Gräber anzubeten. Und so weiter und so weiter. Ja? Das, was ihr begangen habt, ihr könnt es nennen, wie ihr wollt, die Tatsache bleibt die Tatsache. Und dann sagt er am Ende, فَالْمُشْرِكُ مُشْرِكُ شَاءَ أَنَّ. Ein Muschrik ist ein Muschrik, ob er das will oder nicht. Ob er das möchte oder nicht, ist ein Muschrik. Frag jetzt irgendeinen Muschrik von den extremen Sufien oder von den Rafida oder von irgendeinem anderen Muschrikin. Frag ihn. Ja? Bist du ein Muschrik? Er sagt, nein, ich bin doch kein Muschrik. Ich bin... Aber das willst du nicht, du bist ein Muschrik. Du betest jemand anderen an, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Egal welcher Ibadah, er muss nicht in allen Ibadat, alle seine Ibadat jemand anderen widmen. Ja? Eine Ibadat ist vollkommen genug, dass er zu Muschrik wird. La haula wa la quwwata illa billah. Halas. Die nächste, das habt ihr verstanden, alhamdulillah, die nächste Aussage ist von Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahim wa ta'ala, und er sagt, man dhabaha lish-shaytan wa da'ahu wa ista'ana bihi wa taqarraba ilayhi bima yuhibbu faqad abadahu wa in lam yusammi dhalika ibada wa yusammihi istikhdaman min ash-shaytan lahu. Ibn Qayyim rahim wa ta'ala sagt, derjenige, der für einen Shaytan schlachtet, für einen Shaitan schlachtet oder den Shaitan ruft, oder Hilfe bei einem Shaitan sucht oder verlangt oder ihn um Hilfe bittet oder versucht dem Shaitan näher zu kommen, indem er Sachen begeht, die der Shaitan liebt. Es gibt bestimmte Sachen, die der Shaitan liebt sie. Und du machst manche Sachen, damit du dem Shaitan näher kommst. Okay? فَقَدْ عَبَدَهُ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ ذَلِكَ عِبَادَ. Mit diesen Taten hat er den Shaitan angebetet, hat ihm Gottesdienst gemacht. Ja? Auch wenn er diese Tat nicht Ibadah nennt, er kann diese Tat auch istikhdamen mit dem Shaitan ilahu nennen. Er kann sagen, ja, der Shaitan nützt mich nur aus. Ja? Oder der Shaitan nützt mich aus, oder er, wie sagt man das alles, istikhdam, also verwendet mich für irgendwas Bestimmtes. Du kannst es nennen, wie du willst. Du hast Schirk begangen. Ja? Und die Muschikin, die ändern ständig die Namen der Tatsachen. Ständig, ständig. Aber eine Tatsache bleibt eine? Bleibt eine Tatsache. Wieder jetzt eine Aussage von Abdullah ibn Abdirrahman, Abu Batim, rahimahullah ta'ala. Und er sagt, Aslu shirki huwa ta'zimu salihin bima lam yushra. Der Fundament, oder man kann es auch übersetzen, der Anfang von Schirk ist Ta'zimu Salihin, dass man die Salihin, die guten Menschen, die guten Ibad, die guten Diener Gottes, dass man sie zu sehr in die Höhe, wie sagt man das, gehoben hat. Man hat sie zu sehr in die Höhe gehoben. Deswegen, wallahi, ehrlich gesagt, als Sheikh Rahim al-Watala gestorben ist, ja, einerseits habe ich gesagt, Allah, es ist gut so, dass er keinen Grab hat. Weil viele Muslime, ja, der Shaitan würde sie betrügen. Wegen dem Schmerz für den großen Verlust würden sie alle zu dem Grab gehen. Ja. Und vielleicht würden sie nicht sie selber irgendeinen Schirk machen, aber ihre Kinder und ihre Enkelkinder würden das sehen. Und dann würden sie sagen, ja, mein Großvater war einmal auf Kabul von diesem Scheich und hat dort Dua gemacht und ich habe gesehen, wie er weint. Und, ja, verstehst du nicht, Barik Mafik? Ja, dass du kommst bei einem Kabul, da ist ein Kabul, und deine Mutter ist drin und du sagst, ja Allah, ich bitte dich, verzeih meine Mutter und nimm sie zu deinen guten Dienern und erleichtere ihr den Hisab und führe sie in die Jannah und bewahre sie vor Jahannam. Ja? Jemand, der dich von der Seite anschaut, er sieht ja nicht, was du sagst. Ja. Er denkt sich, Elfatiha. Ja. Jemand anderer denkt sich, ja, subhanallah, er steht bei dem Grab dort und so. Vielleicht dieser Grab ist, ja, hat irgendwelche magischen Kräfte. Magische Kräfte. Ich kann mich erinnern, ich war erstes Jahr in Medina, ja, damals, Und irgendwer ruft mich an aus Europa und sagt, ja, Assalamu alaikum, es gibt einen Stein dort zu kaufen in Medina. Das trägt man als Kette, diesen Stein. Und dieser Stein hilft bei dieser Schilddrüse. Wenn man Probleme hat mit der Schilddrüse, dieser Stein hilft. Und ich sofort, das war eine Person, die ich mehr oder weniger, ich hielt sie für intelligent. Allahu Akbar. Ich hielt sie für intelligent und ich dachte mir, ja, vielleicht ist dieser Stein wirklich, es ist wissenschaftlich bewiesen, wie zum Beispiel Blei oder irgendein anderer Metall, keine Ahnung. Es strahlt irgendwelche bestimmten Strahlen aus, irgendwelche Radioaktivität, die dazu führt, dass, keine Ahnung, dass diese Schilddrüse vielleicht, ja, dass sich das verbessert oder nicht. Zum Beispiel, wenn du zu viel Dings Röntgen gehst oder die Röntgenmaschine nicht gut eingestellt ist, dann gehst du drauf. Die Strahlen werden dich zerlegen haben. Das ist ja klar, jeder, der Physik gelernt hat, weiß, wovon ich rede. Und ich habe gedacht, ja, das ist vielleicht, ich gehe in einen Laden und dort ein Jemeni. Jemenis haben dort verkaufen Gold und sind sie wirklich gute Händler, dafür sind sie berühmt in Mekka und in Medina und auch natürlich für andere Sachen. Ja. Und für andere Sachen sind sie auch berühmt. Also, und ich komme, ich sage, ja, Habibi, es gibt so einen Stein, das hängt man auf und für diese Krankheit, keine Ahnung, ich wüsste gar nicht, wie man Schilddrüse sagt auf Arabisch. Ich weiß es jetzt noch immer nicht. Ja. Und er sagt zu mir, dieser Stein heißt Hajar Rauf. Stein Rauf. Ich sage, okay, hast du das? Er sagt, Wallahi, die haben es verboten, die sagen, das ist Schirk. Ich sage, wer sagt das? Er sagt, ja, die Haya, diese Scharia-Polizei, die das Böse verbietet und das Gute befehlt. Ja. Ich sage, das ist Schirk, dass jemand einen Stein aufhängt und glaubt, er könnte ihm helfen, das ist Schirk. Ich sage, Subhanallah, was für ein Betrug, Allahu Akbar. Ja? Ein Stein. Sofort ist mir ein Dings Licht aufgegangen, ich sage, Subhanallah. Aber die Leute glauben an so etwas. Die Leute glauben auch irgendwelche Magnete. Jetzt, das verkauft sich wie verrückt bei uns. Irgend so ein Magnet hängst du ihn hier auf oder hier oder keine Ahnung. Und das wirkt sich auf deine Nervosität aus. Du bekommst eine positive Energie und du beruhigst dich und du bist nicht nervös. Einer, der kein Zikr macht, der ist immer nervös. Einer, der nie Subhanallah, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah, der Zikr in der Früh nicht macht oder Zikr am Abend nicht macht oder ihm hilft der Magnet nicht. Er braucht etwas viel, viel Größeres. Allahu Musta'an. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Eine Rukya, ja. Er braucht Zikr. Zikr ist das, was dir diese positive Energie gibt. Ja? Zikr ist das, was dir, Subhanallah, was dir diese Traurigkeit oder diese Niedergeschlagenheit entfernt oder diese, ja? Verstehst du mich, Barakallahu fik? Lies einige Dua aus dem Koran, einige Dua aus der Sunna des Propheten Sallam. Allah, sofort geht es dir besser, Subhanallah. Oder nimmst du nimmst den besten Zikr, den es gibt. Ja? Koran, nimmst Surat al-Baqarah, beginnst zu lesen, Allah, inshallah, verschwindet die Traurigkeit und die Niedergeschlagenheit und die Trauer und die Kummer und Angst und so weiter und so weiter. Aber nicht irgendein Magnet oder irgendein Stein. La hawla wa la quwwata illa billah. Dass wir wieder zurückkommen, inshallah, zu den Worten von Sheikh Abu Batin, rahimahullah ta'ala, er sagt, für Aslu Shirki, also der Beginn von Shirk ist, Aslu, das ist, wie jemand wird sagen, Aslu bedeutet Fundament oder Wurzeln und so weiter und so weiter. Aber hier kann man auch sagen, die Wurzeln des Shirks. Wann hat der Schirk begonnen? Huwa ta'zimu salihin bima lam yushra' wal ghuluu fi dhalik. Dass man übertrieben hat, dass man die guten Menschen in die Höhe, also gehoben hat, auf eine Art und Weise, das nicht vorgeschrieben hat. Allah hat das nicht vorgeschrieben. Allah hat das nicht vorgeschrieben. Und man hat in dieser Sache übertrieben. Was ist also jetzt der Asli von Schirk? Übertreiben. Dass du übertreibst. Bei irgendeinem Geschöpf. Sobald du beginnst zu übertreiben, du gehst Richtung Schirk. Du gehst Richtung Schirk. Ja? Liebe, Respekt. Und das geht immer weiter, bis er sich am Ende nicht in Schirk verwandelt. Ja? Wenn du jemanden respektieren willst, wenn du jemanden lieben möchtest oder liebst oder wenn du jemanden, er bedeutet dir sehr viel, er ist etwas Wertvolles bei dir, irgendein Geschöpf, dann auf welche Art und Weise, womit muss diese Liebe und Respekt abgegrenzt sein? Mit der Scharia. Na? Oder nicht? Mit der Scharia. Du liebst zum Beispiel die Muslime. Na? Du liebst die Schuyuch, du liebst die Mujahideen, du liebst... Aber niemanden liebst du mehr als den Propheten, das ist mehr von den Menschen. Und den Propheten selbst, alayhi salatu wasalam, du liebst ihn nicht mehr als Allah. Ja? Diese Sachen muss, bei vielen Leuten hat sich das alles vermischt. Alles hat sich diese Sachen. Ja? Bei den Rafida, ihre Schuyuch, ja? Sind mehr wert als der Prophet, sallallahu alayhi wa sallam. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Es gibt Überlieferungen, sie sagen, sogar der Prophet selber macht Tawaf um Kabur von Imam Fulani oder was weiß ich was. Der Prophet selbst, höchstpersönlich, weil dieser Imam ist etwas ganz Besonderes. Das ist übertreiben. Diese Rafida haben übertrieben in ihre Imame. Sie haben so sehr übertrieben, so sehr, dass sie dazu, fehlerfrei haben sie erklärt. Die haben keine Fehler, die kennen das Reim, sie kennen das Verborgene, sie. Oder bei den Sufien, sie sind so, sie haben so sehr übertrieben, dass diese, Allah, der Sheikh kann alles machen. Ja? Mein Sheikh, jeden Abend macht er Umrah und Tawaf in die Kaaba und dann kommt er wieder zurück in sein Zimmer. Er kennt ja die Geschichte von den bosnischen Sufis und ihr Führer der bosnischen Sufis heute. Ja? Er sagt, mein Sheikh, unser Sheikh, Ali Deda, er war sogar im Traum in Tschetschenien und hat mit den Mujahideen gekämpft gegen die Russen. Und dann ist er zurückgekommen, er war blutig vor dem Gefecht, vor dem Kampf. Er sagt, aber wenn ihr mir nicht glaubt, wir können die Mujahideen in Tschetschenien fragen. Und Wallahi, die Sufis glauben an so einen Blödsinn. Die glauben an sowas, ich sage, Allah, Allah, Allah, wie gut dieser Sheikh ist. Ich habe es immer wieder versprochen, inshallah ta'ala, dass wir ein Buch, Aqida von Sophia nehmen, ihre Aussagen. Aber ich habe nie die Gelegenheit dafür gehabt, inshallah ta'ala. Aber wir werden das machen und wir werden, inshallah ta'ala, ein Buch verwenden von Sheikh Abu Anas al-Shami, rahimahullah ta'ala. Sheikh Abu Anas al-Shami hat ein Buch über die Sophia geschrieben. Ja? Ihre Aussagen, was sie sagen, was ist Brüder, das ist unbeschreiblich. Einer sagt, mein Sheikh, er hat sich so sehr dem Zikr gewidmet und ergeben, dass er hat sich in so einen Behälter gestellt und hat so viel Zikr gemacht und hat sich so in Ekstase versetzt, dass er geschmolzen ist. Er ist wie Eis geschmolzen und er wurde Flüssigkeit und seine Augen sind im Wasser geschwommen. Wallahi, wenn du das denn so viel sagst, die glauben an sowas. Geh zum Beispiel in diese ganzen Video-Internetseiten, YouTube und sowas, und schreib Videos über Sophia. Es gibt ein gutes Video, was Brüder gemacht haben. At-Tasawuf, Ofium Shuyub, Shuub, Ofium Shuub. Tasawuf oder Sufismus ist Opium des Volkes in dem Sinne. Ja, Opium, wirklich Opium im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt suchen, inshallah ta'ala, und der Arabisch versteht, für den ist es natürlich besser, weil er versteht ihre Nasheed, die sie singen. Das, was sie singen, zum Beispiel, was sagen sie? Allahumma Islam. Es gibt da ein Vers aus ihren Nasheed und Qasair, die sie bei ihrem Treffen vorlesen und herumschreien und jaulen. Subhanallah. Al-Muhim, es gibt einen Teil, wo er sagt, Fike Surat al-Rahman. Fike Surat al-Rahman. In dir ist das Aussehen von Rahman, von Allah, Tabaraka wa ta'ala. Tayyib, Suleiman ibn Abdullah sagt, Wabil Jumla, fil Gulubu Astushik, fil Awalina wal Akhirin, ila Yom al-Qiyama. Das Übertreiben, das sind die Wurzeln des Schirks. Das Übertreiben sind die Wurzeln des Schirks. In den ersten Generationen, damals, als das erste Mal Schirk auf dieser Welt begann, und die Mushrikin in unserer Zeit. Was hat sie zum Schirk geführt? Al-Ghulu, das Übertreiben. Deswegen ist Ghulu verboten. La hawla wa la quwwata illa billah. wenn dich Gulu, das Übertreiben, wenn es dich nicht in Schirk führt, es wird dich wenigstens in eine Sünde, in eine große Sünde. Ja? Und ich schaue, das werden wir erklären mit Allah subhanahu wa ta'ala Erlaubnis. Sheikh Abdurrahman bin Hassan sagt, Kullu ma ubide min dunillahi min qabrin, au mashhadin, au sanamin, au ta'gutin, fal aslu fi ibadatihi huwa al-ghulu, kama la yakhfa ala dhawul basair. Jeder, der jemanden anderen anbetet, außer Allah subhanahu wa ta'ala, egal ob es sich um ein Grab handelt oder um ein Mashhad, ein Platz, wo irgendein Ereignis passiert ist, oder ein Sanem, eine Statue, aywa, barakallahu fikum, aywa, oder irgendein Tagut, ja, und Tagut ist all das, was angebetet wird, außer Allah subhanahu wa ta'ala, und es ist damit zufrieden, egal ob es sich um Menschen handelt, oder Shayatin, oder Jinn, oder Holz, oder Stein, oder was weiß ich was. Ja, barakallahu fikum. Was ist der Asl in diesem Schirk, in dieser Ibadah neben Allah subhanahu wa ta'ala? Der Asl, der Fundament oder der Beginn oder die Wurzeln von diesem Schirk ist das Übertreiben. Kama la yakhfa ala dhawul basair. Und das ist jeden, der Augen hat, jeder, der die Rechtleitung hat, ja? Jeder, der Augen hat, jeder, der sehen kann, jeder, der die Rechtleitung hat, ja? Das ist bei ihm sofort klar. Zum Beispiel, du kommst und sagst, jeder, der Schirk begeht, auch der Schirk in Hakimiyya, ja? Schirkul Hakimiyya, Schirkul Qusur, der Schirk der, wie sagt man Kassel auf Deutsch? Schloss, Palast, Schirk der Paläste, Schirk der Schlösser. Ja? Einer der Schuyuch hat mit irgendwelchen Murja diskutiert. Man hat gesagt, Allah, ihr redet nur von Schirk und Kubur, Schirk der Kubur, der Gräber. Wieso redet ihr nicht ein bisschen über Schirk und Kusur, der Schirk der Paläste? Sie sagen, subhanallah, wir hören zum ersten Mal von Schirk und Kusur, Schirk der Paläste. Schirk in Gesetzgebung. Dass du etwas für halal erklärst, was Allah verboten hat. Ja? Oder dass du etwas verbietest, was Allah für halal erklärt hat. Oder dass du Gesetze machst, obwohl Allah sie gemacht hat für dich. Du musstest dich nicht damit beschäftigen und sagst, subhanallah, wie machen wir das, wenn jemand dies macht oder wenn jemand das macht oder wenn sich zwei streiten, wir brauchen Gesetze, weil ohne Gesetze sind wir verloren. Ja? Er hat die Wahrheit gesagt, ohne Gesetze sind wir wirklich verloren. Anarchie ist verboten, es gibt keine Anarchie. Ja? Die Menschen brauchen einen Kodex, mit dem sie leben können. Ja? Wenn wir kein Gesetz haben, dann werden wir wie was leben? Wie? Ah, über Dschungelgesetz. Der Stärkere frisst den Schwachen, wie die Muschrikin in Mekka. Die ersten Muschrikin in Mekka, bevor der Prophet a.s. mit der Scharia des Gnädigen Tabarik wa ta'ala kam. Ja. Wir brauchen ein Gesetz. Und dann beginnen sie selber Gesetze zu erfinden. Wenn jemand das und das macht, werden wir ihn so und so bestrafen. Ja. Und so weiter. Allah hat alle diese Gesetze offenbart. Ja. Und der Prophet hat sie uns erklärt. Und die Ulema von Sunnah haben sie gut aufgeschrieben und haben sie an uns weitergegeben. Und wer sie befolgt, er ist Allah ergeben. Wer ein anderes Gesetz befolgt, er begeht Schirk. Ja? Wenn du jetzt jemanden kommst und sagst, der Schirk der Leute, ja, die einen Tagut befolgen, ja, und ihm treu dienen, was ist der Grund für ihren Schirk? Ein Gulu, sie übertreiben. Ja? Das ist das Übertreiben. Zum Beispiel, wenn du jetzt ein säkularistischer Türke, wenn du zu ihm gehst, ein Säkularist, ein Türke, ja? Was hat ihn dazu gebracht, dass er Muschi ist? Ja? Dieser Türke, wieso ist er Muschi? Weil sein Übertreiben, sein Übertriebenes, das Übertreiben in Liebe und Respekt und zu wem? Zu seinem Vater, Atatürk. Ja? Atatürk. Oder wie auch immer. Atatürk. Halas, er ist Nummer 1, Halas, es gibt niemanden über ihn. Nicht einen Propheten, nicht einen Engel, nicht Jannah, nicht Jahannam, gar nichts. Er ist eins und alles, wa yazanillah. Er übertreibt, auch in unserer Zeit. Jemand, er findet irgendeinen Präsidenten sympathisch, er mag ihn, er ist ihm gut, Habibi, es gibt kein Übertreiben. Ja? Wenn er etwas Gutes hat, wir sagen, das hat er gut gemacht. Ja? Aber wenn er Gesetze macht. Und Allah ist der, der Gesetze macht. Einzig und alleine. Das ist seine Eigenschaft. Ja? Und niemand hat das Recht, Gesetze zu machen. In den Hukmu illa lillah. Das Gesetz gebührt Allah. Ihm gehört es. Und das Wort Hukm in der arabischen Sprache hat mehrere Bedeutungen. Al-Hukm, aus diesem Wort können wir Tashri'a verstehen, Gesetzgebung. Tahkim, dass man mit einem Volk richtet in einem Staat. Oder Tahakum, dass man zwischen zwei Leuten oder zwei Parteien schlichtet mit einem bestimmten Gesetz. All das kehrt zurück auf Hukm. وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Was bedeutet فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ? Wenn ihr euch irgendwo uneins seid, wenn ihr irgendwo Streitigkeiten habt, dann kehrt zurück zu, wenn Allah sagt zu Allah und zu seinen Propheten, zu was kehrt zurück? Zu Koran und Sunna, zu Scharia, zu Gesetz. Und nicht zu etwas anderes, weil Allah gehört das Gesetz. Und Allah hat es dem Propheten offenbart. Und der Prophet hat nichts gesagt, außer was Allah ihm befohlen hat, zu sagen oder zu machen. Wenn jemand kommt und sagt, ja, aber der Prophet, alles, was der Prophet gesagt hat, kommt von Allah direkt. Alles, was der Prophet befohlen hat, ist Allahs Befehl. Alles, was der Prophet a.s.w. verbietet, hat wer verboten? Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Prophet würde niemals etwas befehlen, was Allah nicht befohlen hat. Ja? Subhanallah. Manche Leute, du kommst und sagst ihnen wegen Bart. Er sagt, oh mein Bart ist Sunnah. Okay, was bedeutet Sunnah? Ja? In welchem Sinne Sunnah? Sunnah, wenn du es machst, bekommst du Belohnung. Wenn du es nicht machst, wirst du nicht bestraft. Sunnah, wie man am Mustahab. Es ist erwünschenswert, schön. Oder Sunnah, es ist die Praxis des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja? Wenn du die zweite Meinung meinst, du sagst, Sunnah, Praxis des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann sagen wir, okay, wieso machst du es nicht? Der Prophet hat nicht gesagt. Wenn du willst, mach es. Wie bei Miswak. Ja? Wenn du willst, wenn du es nicht machst, dann hast du keine Sünde. Hast eben weniger Belohnung. Ja? Versteht ihr mich bei der Karofik? Der Prophet hat den Bart befohlen. Befohlen. Befehl. Al-Amr yaqtadi wujub. Befehl bedeutet Pflicht. Ja? Jemand kommt und sagt, ja, aber das kommt vom Propheten, das ist nicht wajib. Bart kommt vom Propheten, ist nicht wajib. Okay, wir gehen noch einen Schritt weiter für die ganz Dummen. Ja? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als zwei Perser zu ihm kamen, mit riesigem Schnurrbart. Okay? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer hat euch das befohlen? Sie sagen, das hat uns unser Rabb, unser Herrscher befohlen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, und mein Herrscher befehlt mir, mein Rabb befehlt mir, dass ich mir den Bart wachsen lasse und dass ich das da kürze, schneide, entferne. Allah, mein Herr hat mir befohlen. Allah hat ihn befohlen. Und der Prophet befehlt es den anderen. Subhanallah. Aber die Leute, wer nicht will, er will nicht. Und wer möchte, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm Tawfiq geben. Seine Unterstützung der Barakat Allah. Und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er mir und jeden Anwesenden hier seine Unterstützung gibt, dass wir seine Religion richtig verstehen und dass wir die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam richtig in Tat umsetzen. Wie lange reden wir schon? Wenn ich fragen darf. 50 Minuten. 50 Minuten? Okay, wir lesen nur noch eine diese Aussage von Sheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, wo er sagt, فَكُلُّ مَنْ غَلَى فِي نَبِيٍّ أَوْ رَجُلٍ صَالِحٍ وَجَعَلَ فِيهِ نَوْعًا مِنَ الْإِلَهِيَّ مِثْلُ أَنْ يَقُولِ يَا سَيِّدِي فُلَانْ أُنْصُرْنِي أَوْ أَغِثْنِي أَوْ أَرْزُقْنِي إلى غير ذلك أو أنا في حسبك أو نحو هذه الأقوال فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل فإن الله تعالى إنما أرسل رسل وأنزل الكتب ليعبد وحده ولا يجعل معه إله آخر. شيخ الإسلام ابن تيمية sagt: Jeder, der übertreibt bei einem Propheten, der übertreibt, dass er ihn so sehr in die Höhe hebt. Wir lieben unseren Propheten und respektieren ihn. Aber haben wir unseren Propheten alayhi salatu wasalam Eigenschaften Gottes zugeschrieben, wie die Christen das gemacht haben? Sie haben ihren Propheten einem Menschen, er unterscheidet sich von einem anderen Menschen, nur weil er keinen Vater hatte, ja, er ist geboren ohne Vater. Und die zweite Sache, Allah hat ihn zu seinem Propheten gemacht. Das ist der Unterschied zwischen Jesus a.s. und uns. Ja? Die haben diesen Propheten a.s., Jesus, sie haben ihm Gottes Eigenschaften gegeben. Aber da sind sie nicht stehen geblieben. Sie haben seiner Mutter Gottes Eigenschaften gegeben. Ja? O heilige Mutter Gottes, sagen das nicht die? Ja? Bei uns sagen sie Jesus Maria. Das ist ein Ruf. Der Schirk, der bekanntesten Sorte, die es gibt. Rufen, Dua. Ja? Also Sheikh Islam ibn Taymiyyah sagt, jeder, der übertreibt in einem Propheten oder bei einem guten Menschen, der gelebt hat und dann gestorben ist, ja, und hat ihm irgendeine Art von Gottes Eigenschaften zugeschrieben, in dem Sinne, dass er zu ihm sagt, ja, Sayyidi, oh du, Sayyidi, mein Herr, du rufst ihn, mein Herr, ja, Ensurni, hilf mir, du rufst deinen Ustaz oder deinen Sheikh im Grab, oh Sheikh, hilf mir, oder steh mir bei, oder gib mir, versorge mich, ja? Oder ich habe euch hier die Geschichte erzählt, diese Leute zum Beispiel in Medina, die im Harem arbeiten, dort, sie machen alles sauber und so, und Subhanallah, sie haben Briefe gefunden, ja? Briefe haben sie gefunden, einer schreibt, ja Rasulullah, ich habe keine Kinder, und nimmt so einen Brief und schiebt ihn rein, beim Propheten Salam durch diese Gitter rein, zu seinem Kappen. Er schreibt Brief an Propheten, ich habe keine Kinder, gib mir Kinder. So einer ist Kafir von oben bis unten. So einer ist Muschrik. Und wer an seinen Schirk zweifelt, ist selber ein Kafir. Und dazu kommen wir noch, inshallah ta'ala, damit jemand nicht kommt und uns beschuldigt. Ihr redet von aus euren Köpfen. Wir erwähnen nur die Aussagen der islamischen Gelehrten. Diese islamischen Gelehrten, die wir hier nennen, Muhammad ibn Abdul-Wahhab, Sulaiman ibn Abdullah, Abdurrahman bin Hassan, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Sheikh Muhammad ibn al-Latif, Sheikh Abu Batin und so weiter und so weiter. Ja? Das sind alles Namen von Ahl Sunnah wal Jama'a, die berühmtesten Ulema des Tauhids. Ja? Und Alhamdulillah, dass Allah uns erleichtert hat, dass wir diese Aussagen den Menschen erwähnen. Ja? Derjenige, der ehrlich ist, Allah wird ihm recht geben. Derjenige, der verdorben ist in seinem Herzen, ja? Der ein richtiger Fiesling ist, Allah wird die Fieslinge nicht recht leiten. Aber ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er allen Muslimen verzeiht und sie recht leitet. Aywa. Oder er ruft, ja Fulan, ja Sayyidi, Arzuchni, oh mein Hodja, gib mir Versorgung, ich bin so arm, ich habe nichts, gib mir, du rufst deinen Hodja im Grab. Okay? Oder er sagt, ana fi hasbik, ich brauche unbedingt deine Hilfe. Ohne dich geht's nicht. Steh mir bei, hilf mir. Oder er ruft ihn und verlangt von ihm irgendwelche solche ähnlichen Aussagen. Ja? Alle diese Sachen, die wir gerade erwähnt haben, sind Schirk und Irregang. Derjenige, der sie macht, man verlangt von ihm, dass er Tauba macht, wenn er ablehnt. Qatl. Alas, in einem islamischen Staat. Du siehst, in einem islamischen Staat, in einer Khilafa, wo ein islamischer Herrscher ist, einer macht Schirk. Ja, der schlimmsten Sorte, irgendwelche Sorte, egal, Schirk ist Schirk. Ja. Und er wird gefangen und er wird gebracht vor das islamische Gericht und ihm wird sein Schirk erklärt und dann sagt man zu ihm, mach Tauba, du hast Schirk begangen, du hast jemand anderen angebetet als Allah, mach Tauba, das ist deine letzte Chance. Er sagt, nein, ich werde weiter meinen Sheikh rufen, ja. Ich werde weiter meinen Shaitan rufen, ich werde weiter Schirkiat machen. Allahs. Es gibt keinen Plan B. Es gibt Schwert. Alas. La hawla wa la quwwata illa billah. Dann sagt Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّمَا أَرْسَلَ الرُّسُلَ وَأَنزَلَ الْكُتُبَ لِيُعْبَدَ وَحْدَهُ وَلَا يَجْعَلَ مَعَهُ إِلَٰهًا آخَرَ. Allah wahrlich hat Allah subhanahu wa ta'ala die Propheten geschickt, die Gesandten geschickt und hat mit ihnen Bücher offenbart, damit er einzig und alleine angebetet wird und dass man ihm keine Gottheit beigesellt. Dass man nicht einen anderen, eine andere falsche Gottheit anbetet. Halas. Der Prophet ist gekommen, a.s., hat dir den Tauhid erklärt, damit du ihn verwirklichst und hat dir den Schirm erklärt, damit du dich von ihm fernhältst. Alles. Keine Philosophie, einfach geht's nicht. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wenn du dem Propheten folgst, bist du gerettet. Wenn du dich von dem Propheten abwendest, kommst du in die Hölle. Wenn du in dieser Dunya der Strafe entgehst, Yawm al-Qiyama, wirst du nicht entgehen können. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.